Lass dieses Buch nicht von meinem Leben weichen. Ich meditiere darüber Tag und Nacht. Dann habe ich Erfolg auf meinen Wegen und der Segen wächst in mir. Ich gedeihe durch die Hand Gottes. Alles, was ich tu, trägt Frucht. Ich gedeihe unter seinen Augen. Mein Leben blüht Tag und Nacht. Ich bin wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Alles, was ich unter